One, two. One, two. Yo, we left, yo, we left. Yo, we left your kingdom. Hey, yo, we left your kingdom. I don't know, could you hear me? It's about that time. Tonight, for one night. Tonight, for one night. Turntable, number one and two. All the way from Berlin, Germany. Representing Low Spirit Records. To me, he's my man, DJ West Bram. West Bram, West Side. From New York City, representing the mighty Zulu Nation. Africa is long, Africa is long. But tonight, for one night, tonight, for one night. Motherfucking tonight, for one motherfucking night. Mr. X, Mr. Y, Mr. X, Mr. Y. Also liebe Leute da draußen an den Rechnern, ich glaube, ich muss euch nicht mehr sagen, was hier abgeht. Also Respekt. Also hier unten bei uns im Studio überläuft uns eine Gänsehaut nach der anderen. Mr. X and Mr. Y. Afrika Islam, Birds, West Bam. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, in the air. Don't play techno. of sin. But these German girls say electro is in. The nightlife, white life, parties are fun. Where the east side, west side crew is now one. Back to Berlin, big city of dreams. The city never sleeps, so what does it mean? You might be a fool if you come from out of town, but I'm down by law and yo, we like to kick it! Back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, back to Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Ja, also für alle Videostream-Zuschauer gerade im Moment ist schon nett, dass sich die intelligenten Leute vom anderen Fernsehen direkt vor unsere Kamera stellen. Vielen Dank. Aber wir wären ja nicht Radio Unity, wenn wir mehrere Kameras haben. Yeah.

Ja, ihr lieben Leute da draußen an den Rechnern, also ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich noch sagen soll, weil sowas abgefahren ist, habe ich auch in meiner langen Zeit, in der ich jetzt schon dabei bin, jetzt schon nicht mehr gesehen. What do you need? Africa, Islam. Talk about sex scandal headlines. Sniffing on coke lines. Talk about brothers that can't rhyme. And record companies wasting my time. Yo, Wes. Hey, yo, Electric Kingdom, are you out there? Are you out there? Are you out there? Show what? Rock the show what? Show what? white boy, nigga, nigga, white boy, nigga, nigga, white boy, nigga, white boy, nigga, nigga, white boy, nigga, nigga, white boy. Put your hands up! The global players. Hey yo, West, yo. Yo, go for it, Hardy. Yo, Hardy. Yo, Hardy. My name is 1, 2, 3. In the place to be, for yours to see. Mr. X, Mr. Y, motherfuckers, we out. My man. DJ Hardy Hard on the mix. DJ Hardy Hard. On the turntable. Ja, liebe Leute, ihr habt's mitgekriegt. Das war Afrika Islam und Westbam alias Mr. X und Mr. Y von Electric Kingdom. Den Sascha haben wir jetzt losgeschickt. Der holt die beiden jetzt nochmal her. Und Leute, sowas Abgefahrenes wie jetzt haben wir noch nie gesehen, das muss man ehrlich sagen, ja. Und das ist so geil. Und da werden wir jetzt die Jungs mal richtig ausquetschen. Wartet's ab, gebt uns mal 5 Minuten. Und dann haben wir die beiden hier nochmal bei uns. Let's go! Ja, ihr lieben Leute da draußen, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, für alle, die zuhören. Wir sind live auf der Club Mission Mixery Castle, beziehungsweise wir sind live mit der Club Mission auf dem Mixery Castle in Burglichtenfels-Kusel. Und ich kann nur eins sagen, also so eine abgefahrene, obergeile Party habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Wahnsinn. Und jetzt an den Turntables, Hardy Hard. Wie gesagt, mein Kollege, der versucht jetzt gerade den Mr. Westbam zu uns ins Studio zu holen, dass wir den auch mal interviewen können, falls das überhaupt möglich ist. So, und jetzt an dieser Stelle auch ein kleiner Veranstaltungshinweis im Sinne der Sache, und zwar am 6.9., am 6. September live im Club Nachtschicht in Wächtersbach, das ist in der Nähe von Gelnhausen. Da spiele ich dann zusammen, also ich, meine Wenigkeit, Sascha Niederhöfer, zusammen mit DJ Pierre aus dem Stammheim. Auf zwei Floors. Im vorderen Floor ist dann erstmal bis 4 Uhr obergeiler Deep Filter House, gemixt von meinem Idol hier, Mark Mason. Und anschließend ab 4 Uhr bis Open End dann Nuhet Jaballa aus Tunesien. Der war ja schon auf der Klangarena da. Der ist dann auch von 4 bis Open End vorne im Bistro zu hören. Also da könnt ihr euch auf was Tolles gefasst machen. Am 6.9. im Club Nachtschicht in Wächtersbach, Double Impact, Sascha Niederhöfer, Pierre aus dem Stammheim, Mark Mason von Radio Unity und Nuhet Jaballa aus Tunesien. Also wie gesagt, viel Spaß damit. Nochmal zur Erinnerung, wir übertragen heute bis 5 Uhr. Till 5 o'clock in the morning. We're gonna stream for you people out there. Und nicht vergessen, wir sind natürlich morgen auch wieder hier am Start. Heute Electric Kingdom Special. Morgen ist dann Dr. Motte, Tillmann Uhrmacher, Mogwai, also einen ganzen Haufen geile Leute, die also morgen Abend auch hier spielen werden. Und am Sonntag dann, das übertragen wir allerdings nicht, Sven Fates. Und viele andere Cocoon-Acts hier unten auf der Unterburg. Also auf keinen Fall vermissen. Diese Party wird live übertragen morgen Abend wieder ab 22 Uhr. Und am Sonntag dann mit Cocoon. Also You thought you could get rid of me, but I had to make some changes. I had to do some things, make myself over, make myself new, and I'm back. I'm here for you. Myself. I had to revamp. How you like me?